Ein Banner mit der Aufschrift »Stoppt die Gewalt« trugen die Demonstranten mit den roten Halstüchern vor sich her. Einige Teilnehmer erklärten, sie seien nicht damit einverstanden, wie die Gelbwesten mit der Republik umgingen, könnten aber einige Forderungen der Bewegung dennoch unterstützen. Die Bewegung der roten Halstücher bezeichnet sich ähnlich wie ein Teil der Gelbwesten als unpolitisch, der Initiator soll aber Präsident Macrons Partei La République En Marche nahestehen. Rund 15 Abgeordnete und einige Senatoren der Präsidentenpartei nahmen an der Demonstration teil. Bei schlechtem Wetter und viel Regen zogen die Teilnehmer vom Place de la Nation bis zum Place de la Bastille. Am Samstagabend war es genau dort bei Bastille nach Ende der offiziellen Gelbwesten-Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Protestlern und der Polizei gekommen. Die Polizei räumte den Platz unter Einsatz von Tränengas. Auch am Platz der Republik in Paris und in anderen großen Städten in Frankreich kam es nach den Gelbwesten-Demonstrationen am Samstagabend zu Ausschreitungen. In Paris nahm die Polizei mehr als 40 Personen in Gewahrsam.